Engelchen. Oder Engelchen. Ангелочки, да? Das sind unsere Engelchen, nicht wahr? Я тоже поздравляю всех наших мам здесь. Ich von meiner Seite gratuliere auch allen Mamas hier. Господь благословит вас вашей любви к детям. Der Herr segne euch mit Liebe zu euren Kindern. И ваша любовь она похожа на любовь небесного Отца. Und eure Liebe ist ähnlich der Liebe von unserem himmlischen Vater. Вообще наш папа он и наша мама. Überhaupt unser Papa ist auch unsere Mama. У нас мы называем Бог Отец, мы говорим Бог Отец. Wir sagen Gott Vater. Но вообще-то Бог не имеет пола, понимаешь? Aber eigentlich hat unser Gott kein Geschlecht. Да, от него произошли и мамы, и папы. Von ihm stammen sowohl die Papas wie auch die Mamas. У него есть и женское начало, и мужское начало. Er hat sowohl weiblichen Beginn wie auch männlichen. Поэтому он прекрасно понимает и женщин, и мужчин. Deswegen versteht er ganz gut sowohl die Männer wie auch Frauen. Аллилуйя, все сказали. Аминь. Давай воздадим еще раз ему славу. Lass uns ihm noch eine große Ehre geben jetzt. Мы начинаем новую серию проповедей. Wir fangen an mit neuer Predigtserie. Да. И она называется Der vortreffliche Weg. Und die heißt also Der vortreffliche Weg. Превосходнейший путь. Ein vortrefflicher Weg. Да, здесь апостол Павел сказал. Hier hat der Apostel Paulus gesagt. Ревнуйте о дарах больших. Strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Er hat das so schön ausgedrückt hier. Смотрите, он говорит, если хочешь видеть превосходнейший, то есть выше, путь выше. Schau hier, er hatte gesagt, wenn du einen vortrefflichen, das heißt noch einen höheren Weg sehen möchtest, во-первых, есть путь выше. In erster Linie gibt es einen höheren Weg, чем тот путь, на котором ты сейчас находишься. Als der Weg, auf dem du dich gerade jetzt befindest. Okay? Okay? Это то, что мы видим здесь. Das ist das, was wir hier sehen. Павел говорит, я вам хочу показать путь превосходнейший, то есть выше. Der Paulus sagt uns, ich möchte euch einen vortrefflicheren Weg zeigen. Also einen höheren Weg. Ты можешь сказать, ну я уже на правильном пути. Du kannst sagen, ja, ich bin doch schon auf dem richtigen Weg. Super. Super. Молодец. Sehr gut. Есть превосходнейший путь. Aber es gibt einen vortrefflicheren Weg. И он говорит, если ты будешь ревновать о дарах больших, я покажу тебе. Und er sagt, wenn du nach Gnadengaben noch mehr strebst, werde ich es dir zeigen. То есть, чтобы увидеть превосходнейший, то есть... Das heißt... лучший путь. Wenn du den vortrefflicheren Weg, also den höheren, den besseren Weg sehen möchtest, нужно начать искать большего. Sollte man beginnen, nach mehr zu suchen. Будешь искать, was Größerem zu suchen. Он говорит, ревновать или искать больших даров. Er sagt, ihr sollt streben oder suchen nach den größeren Gaben, Gnadengaben. Тогда я покажу тебе и путь лучше. Dann werde ich dir auch einen besseren Weg zeigen. Okay, это очень okay? интересная мысль. Es ist ein sehr interessanter Gedanke. Потому что есть пути, а есть дары. Es gibt Wege und es gibt Gnadengaben, also есть, Gaben. Есть дела Божьи. Es gibt Gottes Werke. А есть пути Божьи. Und es gibt Wege Gottes. Написано, что народу он показал дела свои. Es steht geschrieben, er hat seinem Volk seine Werke gezeigt. А Моисею пути свои. Und Mose hat er seine Wege gezeigt. Почему разница? Warum ist hier ein Unterschied? Weil Mose nach Größerem, nach mehr gesucht hat. А народ хотел просто дела. Und das Volk wollte einfach nur Werke sehen. И они даже так и сказали, Моисей, ты иди на гору, разбирайся там с ним. Die haben auch genauso gesagt, du, Mose, geh du auf den Berg und setze dich mit Gott auseinander. А мы просто будем делать то, что ты скажешь. Aber wir werden einfach das tun, was du uns so sagst. А народ не особо хотел вступать в отношения с Богом. Das Volk wollte nicht unbedingt oder nicht besonders eine Beziehung mit Gott eingehen. Потому что они не понимали, на самом деле, сущность Бога. Weil sie in Wirklichkeit das Wesen Gottes nicht verstanden haben. Они видели только гору Синай, которая дымилась и тряслась. Sie haben nur das, den Berg Sinai gesehen, die erschüttert war und geraucht hat. Им стало страшно. Und sie hatten Angst bekommen. Они говорят, Моисей, ты лучше там с ним разбирайся. Und so haben sie gesagt, hey Mose, du setz dich selber mit Gott dort auseinander. Ты иди на гору, du geh auf den Berg, получай откровения, und bekomme Offenbarungen, пути от Бога, und die Wege Gottes, а мы будем за тобой идти, все. Und wir werden dir nachfolgen. Okay. Und das war's. Хотя на самом деле они Моисея не слушали. Obwohl sie in Wirklichkeit auch auf Mose gar nicht gehört okay. haben. То есть мы ревнуем о больших дарах, also wir streben nach den größeren Gaben, и тогда вдруг открывается нам дальний свет. Und plötzlich wird uns dieses Weitlicht offenbar. offensichtlich, also wir sehen ihn. Und wir sehen diese bessere Straße, diesen besseren Weg. Знаешь, Павел часто говорил, я бы хотел вам показать или дать даже дары получше. Weißt du, Paulus sagte sehr oft, ich wollte ihnen bessere Wege zeigen. Но вам нужно еще молоко. Aber ihr braucht noch Milch. А не твердая пища. Und nicht eine feste Speise. То есть он бы хотел, у него было что дать. Also er würde es gerne wollen, er hat was, was er geben wollte. Но они не были способны еще это переживать. Aber sie waren noch nicht fähig, das Ganze durchzukauen. Иисус тоже об этом говорит ученикам, вы еще не способны вместить. Und Jesus sagt dasselbe auch zu seinen Jüngern, sagt, ihr seid noch nicht fähig, das Ganze in euch zu fassen. То есть есть уровень, на котором мы сегодня находимся. Also es gibt ein gewisser Level, auf dem wir uns heute befinden. И что важно знать? Und was wichtig ist zu wissen, dass es ein höheren Level gibt. Okay? Weißt du, worin liegt der Fokus von einem geistlichen Wachstum? Больше, um etwas Größeres zu sehen, muss man wünschen, больше. Also nicht nur wünschen, sondern danach streben und nach Größerem streben. Warum sind Dutzende von Christen befinden sich auf demselben Platz, jahrelang. Für sie ist ganz einfach gesagt, die anderen Wege geschlossen. Es gibt so ein russisches Wort, man sagt, es ist ihnen nicht gegeben. Es ist ihnen nicht gegeben. Wieso ist es ihnen nicht gegeben? Man kann sagen, wenn es nicht gegeben ist, dann ist es nicht gegeben, sorry. Ihnen ist es nicht gegeben, weil sie eben nicht nach dem Größeren suchen, nach mehr suchen. Das ist alles ganz einfach. Das ist eine Privilegie, открывать тебе новые пути и дары. Das ist dein Privileg, neue Wege und neue Gnadengaben zu sehen oder zu suchen. Und es ist nicht bei Gott, sondern es liegt bei dir. Schau her, es ist sehr interessant, denn alles liegt in unseren Händen. Es gibt vortrefflichere Wege. Und es gibt gewöhnliche Wege. Es gibt Menschen, die laufen normale Wege, gewöhnliche Wege. Und es gibt Menschen, die bessere Wege gehen. Bei manchen ist auf den Wegen ständig Hindernisse. И там всегда пробки какие-то. Und dort sind immer irgendwelchen Stau gefahren. Надо все время стоять. Also es ist immer Stau und du musst immer stehen. Да, и газовая, там что-то там шумит, чтобы тебя пропустили. Und Lärm machen, damit man dich vorbeilässt. А есть пути, где вообще нет пробок. Und es gibt solche Wege, wo überhaupt keine Staus da sind. И там спокойствие. Und dort ist Ruhe. Там мир. Dort ist Friede. Благодать. Dort ist einfach Gnade Gottes. И знаешь, высокие пути, und weißt du, höhere Wege, это всегда пути мира и радости. Das sind immer die Wege des Friedens und der Freude. На высоких путях нету столкновений. Auf den hohen Wegen gibt es keine Zusammenstöße. Там меньше суеты. Dort ist weniger Hektik. Чем выше ты поднимаешься, je höher du hochkommst, тем меньше там шума. Desto wenig ist dort von Lärm da. Этой суеты. Von dieser Hektik. Потому что туда немногие люди забираются. Weil dort nicht viele Menschen hochkommen. И чем выше путь, und je höher der Weg, тем больше свободы. Desto mehr Freiheit ist da. Und мы пели, говорили про свободу. Wir haben gesungen und wir sprachen über die Freiheit. И нам нужно расширяться и расти. Und wir müssen uns erweitern, wir müssen wachsen. Чтобы иметь свободу. Um die Freiheit zu gewinnen. Потому что свобода не приходит извне. Denn die Freiheit kommt nicht von außen. А изнутри. Sondern von innen heraus. Чем больше ты расширился, je mehr du dich erweitert hast, и мы можем расширяться, und wir können uns erweitern, всегда и immer, во всем. Immer und überall. Ты можешь сказать со мной, мне нужно расширяться. Du kannst mit mir gemeinsam sagen, ich brauche diese Erweiterung. Не все в зале сказали, nicht alle im Saal haben das gesagt. Мне нужно. Ich brauche es. Скажи, мне нужно. Sag, ich brauche es. Смотри, я недостаточно люблю. Schau her, ich liebe nicht genug. Я недостаточно еще верю. Ich glaube noch nicht genug. Я недостаточно познал Господа. Ich habe immer noch nicht genug den Herrn erkannt. Я это знаю. Ich weiß es. Я знаю, что мне есть куда расти. Ich weiß, wohin ich noch wachsen soll. Я это провозглашаю, а мне от этого хорошо. Und ich proklamiere es und es geht mir gut davon. Потому что я имею цель. Denn ich habe ein Ziel vor mir. И Павел тоже говорит, я еще не совершил, не достиг, он говорит, я не достиг еще. Und der Paulus sagt genauso, ich habe es noch nicht erreicht. Er sagt, ich spreche nicht davon, dass ich etwas schon erreicht habe. Ich befinde mich immer noch auf dem Weg. Und das, meine Freunde, betrifft alle Sphären. Wenn ihr hier als Ehe da seid, Mann und Frau, du kannst sagen, ich habe noch nicht genug meinen Ehepartner erkannt, kennengelernt. Und das ist eine absolute Wahrheit. Du hast noch nicht genug deine Ehefrau erkannt. Und du, meine Liebe, hast noch nicht erkannt deinen Mann genug. Пути, мы еще можем познавать. Wir sind noch auf dem Weg, wir können immer noch etwas erkennen. Проблемы начинаются, когда человек говорит, я уже все понял. Das Problem beginnt dort, wenn der Mensch sagt, ich habe schon alles verstanden. И штамп поставил, ты такой, ты сякой. Und hat abgestempelt, du bist so oder du bist so. Никогда не делай этого. Mach das niemals. Мы еще на низких путях. Wir sind immer noch auf diesen niedrigeren Wegen. Есть путь превосходнейший. Und es gibt einen vortrefflicheren Weg. Если хочешь больше свободы, и больше радости в жизни. Und wenn du mehr Freiheit und mehr Freude in deinem Leben haben möchtest, тогда у тебя стоит задача, dann steht eine Aufgabe vor dir. Расширяйся внутри себя. Erweitere sich in dir innen drin. Расширяй самого себя. Erweitere dich selbst. Большинство людей внутри маленькие. Die Mehrheit der Menschen sind innen drin klein. Узкие. Sie sind eng. Узкие сердца. Es sind enge Herzen. Узколобые есть такое еще, да? Es gibt auch engstirnige. И мозги узкие. Und auch das Gehirn ist auch, oder der Verstand ist auch sehr engstirnig. Но больше даже узкосердечных людей. Aber noch mehr, man sagt eng oder ja, solche so Kleinherzen, ja. 2. Korinther 6, 12. 2. Korinther 6, 12. Апостол Павел говорит, вам не тесно в нас. Sagt der Apostel Paulus, ihr habt nicht eigenen Raum in uns, да, nicht engen Raum in uns. Но в сердцах ваших тесно. Aber eng ist es in euren Herzen. В моем сердце для вас всегда есть место. Er sagt, in meinem Herzen habt ihr immer Platz. Вам не тесно во мне. Euch ist es nicht eng in mir. Я всегда готов принять больше. Ich bin immer bereit, noch mehr zu empfangen. Но в сердцах ваших, он говорит, это своей любимой церкви в Коринфянам, тесно. Aber in euren Herzen, sagt er zu seiner Lieblingsgemeinde in Korinther, sagt er, es ist eng in euren Herzen. И смотрите, друзья, признаки узкого сердца. Und schaut her, die Anzeichen von einem engen Herzen oder kleinen Herzen. Это когда кроме тебя любимого там больше нет места ни для кого. Das ist dann, wenn außer dir, dem Allerliebsten, kein Platz mehr für jemand anderen da ist. Но может быть еще туда поместится собачка. Vielleicht passt da noch ein Hündchen rein. Еле-еле. So gerade mal rein. Может даже поместится еще две собачки. Vielleicht passen dort noch zwei Hündchen. Но это уже большое сердце. Aber dann ist es schon ein großes Herz. А если туда две собачки, еще плюс хомячок поместился? Und wenn dort zwei Hunde drin reinpassen und noch ein Meerschweinchen? Тогда это вообще святой человек. Dann ist es überhaupt ein sehr heiliger Mensch. По мирским меркам это уже вообще. Nach den weltlichen Maßen ist es eigentlich ein sehr guter Mensch. Ему только нимб святого не достает, а так уже все. Er braucht noch все. Einen Heiligenschein, also ihm fehlt noch ein Heiligenschein und das war's. И тогда, когда ты с такими людьми разговариваешь, und dann, wenn du mit solchen Menschen dich unterhältst, говоришь, например, und sagst zum Beispiel, а как насчет детей? Может вам надо детей? Wie sieht das mit den Kindern aus? Vielleicht braucht ihr Kinder? Да ты что, говоришь? Spinnst du? Да ну ты что, зачем? Hast du nicht mehr alle? Wozu? Эти сопли мне нужны 100 лет. Diese Rotzen, wofür brauche ich die? Слушай, а как насчет мужа? Hör zu, wie sieht's mit einem Ehemann aus? Да вы что? Ach bitte. Да зачем мне там Марокко? Wozu brauche ich diese Sorgen? Ну, отношения же у меня есть. Ich habe doch eine Beziehung. Ну, вот так вот, секс без обязательств, и все also, хорошо. Also, Sex ohne Verantwortung, und das ist doch okay so. А так носки его стирай. Und so muss ich seine Socken waschen. Слушай, как он ноет постоянно. Muss ich zuhören, wie er immer jammert. Да выходки его терпеть, да ну его баню. Und das, was er so von sich her gibt, also brauche ich nicht. И вот такая вот живет с хомячком дома. Und so lebt eine mit einem Meerschweinchen daheim. И с отношениями по полгода. Und Beziehungen, die nur bloß halbes Jahr dauern. И что? Und was? Счастлива. Ist sie glücklich? Рисуется, что да. Sieht, es scheint so, als ob es so ist. Но ближе к старости. Aber je mehr es in den Alter reinkommt. Никому не будет нужна. Wird sie niemand mehr brauchen. Хомяк помрет. Das Meerschweinchen wird sterben. Мужик убежит. Der Mann wird ihr davonlaufen. Той, которая помоложе. Zu der, die jünger ist. И знаешь, миллионы людей так живут сегодня. Und wisst ihr, Millionen von Menschen leben heutzutage so. И они всерьез думают, что это так и надо, так правильно. Und sie denken im Ernst, dass es so richtig ist und dass es auch so sich gehört. Люди даже не видят, насколько они оболванены своим собственным эго. Die Menschen sehen nicht einmal, wie sie praktisch sich selbst belügen durch ihr eigenes Ego. И это вот эти обычные пути. Und das sind diese gewöhnlichen Wege. Несчастные внутри. Die sind unglücklich. Одинокие. Innen drin, die sind einsam. И они настолько бедные, что им всегда нужен какой-то источник шума. Und sie sind so arm in sich, weil sie immer eine Quelle des Lärms irgendwie brauchen. Какой-то трёп по телефону, социальные сети. Social Media oder irgendwelche sinnlosen Telefonate. Хотя б, чтобы телевизор все время работал. Und am besten, dass der TV immer an ist den ganzen Tag. Аж я так думаю, забери сегодня у многих людей Handy, отправь их в деревню без Wi-Fi. Weißt du, heutzutage denke ich mir, nimm mal ein Handy weg von den Menschen und schick sie mal in ein Dorf, wo kein WLAN gibt. Многие сойдут просто с ума. Manche werden einfach nur verrückt werden. И это уже беда. Und das ist bereits schon ein Leid. Это зависимость определенная. Weil es eine gewisse Abhängigkeit ist. От этого курятника, который постоянно у них в голове. Von diesem Hühnerstall, was sie ständig in ihrem Kopf haben. Знаешь, как хорошо быть свободным и от этого. Weißt du, wie gut das ist, auch davon frei zu sein. Знаешь, мне хорошо с людьми, мне хорошо без людей. Weißt du, mir geht es gut mit Menschen, mir geht es auch gut ohne Menschen. Мне хорошо с Handy, но мне еще лучше без Handy. Mir geht es gut mit meinem Handy, aber mir geht es besser ohne Handy. Заберите у меня Handy, я скажу, слава Богу. Nimmt mir mein Handy weg, dann sage ich, Gott sei Dank. Я такой тип, который может жить и с тем, и с этим. Ich bin so ein Typ, der das mit dem leben kann und ohne das leben kann. И среди людей, и без людей. Mit Menschen und ohne Menschen. Такой интровертный экстраверт. So ein Introvert, der extrovertiert ist. Да, я большой внутри. Ja, ich bin groß in mir. Мне есть там, где гулять. Ich habe dort Platz, wo ich spazieren gehen kann. Mir ist nicht langweilig mit mir selbst. Wenn ich alleine bin, dann gehe ich spazieren. In mir innen drin gehe ich spazieren. Ich gehe mit mir selbst spazieren. Ich gehe spazieren mit meinem Herrn. Ich rede mit meiner Seele. Ich rede mit meinem Geist. Und ich rede auch mit meinem Körper. Я сегодня ничего не курил. Ich habe heute noch nichts geraucht. И у меня нет температуры. Und ich habe kein Fieber. И грибы я сегодня не ел. Und ich habe keine Pilze gegessen. И, по-моему, жена мне в чай ничего не намешивала. Und meiner Meinung nach hat meine Frau mir nichts in meinen ничего Tee не намешала, reingemischt. Hast du nichts reingemischt? Nein. Знаешь, но нам нужно быть большими внутри. Weißt du, aber wir müssen groß innen drin sein. И тогда ты забудешь про тоску и про скуку. Und dann wirst du einfach diese Langeweile und diese Traurigkeit vergessen. Когда ты заботишься о чужом счастье, wenn du dich um das fremde Glück kümmerst, ты становишься счастливым. Wirst du selbst glücklich. Хочешь быть счастливым, заботься о другом счастье. Willst du glücklich sein, dann sorge dich um das fremde Glück. Да, апостол Павел дальше говорит этим коринфянам. Der Apostel Paulus sagt diesen Korinther weiter. 12. глава, 15. стих. 2. Коринфянам. Der Kapitel 12, der Vers 15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werde ich von euch. Also wirft ihnen ein bisschen das, das vor. Но так мягко, так культурно, так нежно. Aber so, so weich, so zärtlich wirft er ihnen das vor. Он говорит, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами, я все равно буду сдерживать свое. Also er sagt dir auch, wenn ihr, wenn ich Opfer bringe und mich opfere für eure Seelen, und das tue ich sehr gern, aber ihr liebt mich dann weniger dadurch. Я буду истощать себя за душу вашу. Also desto weniger geliebt werde ich. Oder was ist? Ich werde trotzdem mich ausgeben für euch, so ungefähr. Okay, ja. Ich werde euch mich ausgeben für euch. Почему такая реакция у Павла? Wieso hat er so eine Reaktion beim Paulus? Когда нам, например, ну, не отвечают взаимно, да? Also wenn man uns nicht mit demselben antwortet, то обычно типичная реакция отвернуться и уйти. Gewöhnliche Reaktion ist, sich umzudrehen und gehen. Это обычный путь. Aber das ist ein gewöhnlicher Weg. Да. Апостол Павел, однако, реагирует совсем по-другому. Aber Apostel Paulus реагiert hier komplett anders. Он дает им больше еще. Er gibt ihnen noch mehr. Это какая-то такая особенная любовь. Das ist irgendeine besondere Liebe. Высокая любовь. Eine höhere Liebe. Это похоже даже на материнскую любовь. Такая. Das ist ähnlich der Mutterliebe. Но он папа, он отец этих верующих. Aber er ist Vater, er ist halt der Vater von diesen Gläubigen. Отец не отворачивается. Und der Vater dreht sich aber nicht einfach so um. Понимаешь? Он дает да. Verstehst du, er gibt weiterhin. И этот путь превосходнейший, он сегодня есть у нас. Und dieser vortreffliche Weg, den haben wir heute. Давай воздадим Богу большую славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. Halleluja!